ATC Around the World hier bei Antenne Düsseldorf. 8:11. Die Studenten in der Stadt, die kennen das. Das Gesicht klebt in der Bahn an der Scheibe und den Hintern vom Nebenmann, den hat man im Kreuz hängen. Selbst auf Facebook sind Fotos gelandet von völlig überfüllten Bussen und Bahnen auf dem Weg zur Uni. Die Rheinbahn hat jetzt darauf reagiert und den Fahrplan umgestellt. Antenne Düsseldorf-Reporter Matthias Esch sagt uns wie. Studenten, die morgens dieses Geräusch gehört haben, mussten danach oft erstmal die Luft anhalten. Und zwar nicht wegen des Auspuffqualms, sondern weil sie beim Einsteigen in den überfüllten Bus oder die Bahn kaum noch Luft bekommen haben. Also wenn man reinpasst, hat man Glück teilweise. Morgens vor allem, so in den Stoßzeiten. Wo man sich dann auch fragt, die Rheinbahn müsste doch eigentlich wissen, dass morgens viele Studenten mit der Bahn zur Uni fahren, die ja extra zur Uni fährt. Deswegen, warum gibt es da keine zwei Bahnen nacheinander oder drei? Ja, das hat sich die Rheinbahn auch irgendwann gefragt und jetzt gehandelt. Die Linie U79 fährt jetzt werktags fast den kompletten Tag über nicht mehr alle 20 Minuten vom Hauptbahnhof zur Uni, sondern ab sofort alle 10 Minuten. Dazu gibt es einen Schnellbus vom Bilker S-Bahnhof zur Uni. Aranza zu Bössem Esperilla, stellvertretende AStA-Vorsitzende, ist froh darüber. Seit 4 Jahren sind wir da dran und sind halt kleine Schritte gewesen, aber immerhin sind wir jetzt so weit, dass es jetzt erhöht ist. Das ist halt wirklich schon mal ein Anfang, damit man zumindest rechtzeitig zu den Vorlesungen kommt und zu den Seminaren. Der Weg zu diesem Ergebnis war aber nicht so leicht. Klaus Klar, Vorstandsmitglied bei der Rheinbahn, ist mit der Lösung aber zufrieden. Wir müssen gemeinsam rausfinden, wie viele Studenten in dem Jahre 2013/14 zu befördern, wo es mehr Bedarf, welche Linienverbindungen müssen optimiert werden. Und das haben wir sehr gut gelöst mit den Beteiligten. Für die Studenten hätte diese Fahrplanaktualisierung ruhig etwas früher kommen können. Jetzt ist es ihnen aber egal, denn die Zeit der überfüllten Busse und Bahnen ist für sie ab heute hoffentlich vorbei. Für die Zukunft auf jeden Fall eine gute Sache. Warum nicht? Ja, und wenn Sie einen Blick auf den aktuellen Fahrplan werfen wollen, haben wir für Sie auf antennedüsseldorf.de verlinkt. Come down. You wanna live. You wanna move. Mittwochmorgen in Ihrem Radio, Antenne Düsseldorf um 9.17 Uhr. Hartz-IV-Empfänger bekommen mehr Geld. Der Regelsatz für Alleinstehende soll Anfang nächsten Jahres von 382 auf 391 Euro steigen, also um 9 Euro. Das Bundeskabinett will heute sein Okay geben. Manja Borchert hat die Einzelheiten für Antenne Düsseldorf. Für Kinder und Jugendliche gibt es ab Januar 5 bis 7 Euro mehr. Bei Bedarfsgemeinschaften sind es 8 Euro pro Person. Dass es mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger gibt, ist keine Wohltat der Bundesregierung, hat auch nichts mit der bevorstehenden Bundestagswahl zu tun. Die Erhöhung ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Hartz-IV-Sätze müssen sich an der Entwicklung der Löhne und Preise orientieren und werden immer zum Anfang eines Jahres angepasst. Sozialverbände sind immer noch unzufrieden. Auch 391 Euro seien ein kümmerlicher Armutssatz, sagt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Damit das Geld zum Leben reicht, müssten es mindestens 437 Euro sein. Antenne Düsseldorf mit den Infos. Capital City, safe and sound, Sie hören Antenne Düsseldorf. Eigentlich ist ja Herbst, aber davon kann heute keine Rede sein und morgen erst recht nicht. Heute gibt's 27 Grad im Tagesverlauf, dazu Sonne und nur harmlose Wolken. Morgen dann sogar bis zu 30 Grad, sagen die Meteorologen. Gibt's doch gar nicht hier. Ein Sonne-Wolken-Mix dazu und trocken. Antenne Düsseldorf, 9.21 Uhr. Antenne Düsseldorf, die Party der Stadt. Bohemians Fashion Night, presented by Carlsberg. Die trendige Partyreihe in Düsseldorf. Freitag, 6. September, Quartier Bohem, Ratinger Straße. Partystimmung pur mit Gordon von The Disco Boys. Einlass 21 Uhr, Tickets nur an der Abendkasse. Antenne Düsseldorf, die Party der Stadt. Bohemians Fashion Night, presented by Karstadt. Hochzeitspaare aufgepasst. Während unseres großen Jubiläumsverkaufes erhalten Sie auf alle Trauringe und Verlobungsringe unseren einmaligen Jubiläumsrabatt. www.123gold.de Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 in Düsseldorf auf der Berliner Allee. Große Trachtenschau bei Deiters. Das hat Düsseldorf noch nicht gesehen. Designer-Dirndl und echte Lederhosen ab 89,95. Für Wiesn oder Köln holt euch das perfekte Trachtenoutfit bei Deiters in Düsseldorf auf der Völklinger Straße oder auf deiters.de. Achtmal in NRW. Deiters, wir können mehr als Karneval. Hundebesitzer, aufgepasst. Sie lieben den Duft von etwas frisch gebackenem aus dem Ofen und möchten diese Freude auch mit ihrem Vierbeiner teilen? Dann verwöhnen Sie Ihren besten Freund doch mit Purina Daily Becky, den neuen Hundesnacks. Purina Daily Becky ist inspiriert von der Welt des Backens und das besondere Leckerli für jeden Tag, mit dem Sie Ihre Liebe noch besser ausdrücken können. Denn was aus dem Ofen kommt, das kommt von Herzen. Heute ist der Purina Daily Becky Leckerli Express am Hauptbahnhof. Zwischen 11 und 17 Uhr können Sie sich dort eine köstliche Produktprobe für Ihren Vierbeiner abholen. Mitternachtsshopping im Rheinpark-Center Neuss. Diesen Freitag bis 24 Uhr stressfrei shoppen. Im größten Shopping-Center im Rheinkreis Neuss mit 140 Shops. Diesen Freitag im Rheinpark-Center Neuss, A57, Ausfahrt Neusshafen. Don't bury me. Every time you walk away, don't leave me alone with me. See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices saying nothing's gonna be okay. Just to let you shoot me down again. Ein Militärschlag gegen Syrien ist wieder einen Schritt näher gerückt. Antenne Düsseldorf um 9.27 Uhr. In den USA haben sich Demokraten und Republikaner auf eine Resolution für einen Angriff geeinigt. Der Einsatz würde demnach auf 60 Tage begrenzt, ohne Bodentruppen. Noch heute will der Senat darüber abstimmen. Unterdessen hat sich Russlands Präsident Putin zu Wort gemeldet. Er warnt den Westen vor einem Militärschlag ohne UN-Mandat. Sollte ein Angriff trotzdem erfolgen, werde Russland reagieren, sagte Putin. Ohne aber konkreter zu werden. In 3 Minuten gibt's die Nachrichten aus unserer Stadt. Antenne Düsseldorf. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming on more and more. Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Know y'all been patiently waiting. I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher. I'm the closer, winner. Best when under pressure. With seconds left, I show up. Es ist 9.30 Uhr. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. Mit Arne Klühl. Guten Morgen. Die Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bekommen nächstes Jahr mehr Geld. Für Alleinstehende soll der Regelsatz von 382 auf 391 Euro steigen. Die Bundesminister wollen heute eine entsprechende Verordnung auf den Weg bringen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund kritisiert die Erhöhung als zu niedrig. Ein Militärschlag gegen Syrien ist wieder einen Schritt näher gerückt. In den USA haben sich Demokraten und Republikaner auf die Bedingungen für einen Angriff verständigt. Der Auswärtige Ausschuss des Senats hat einen Entwurf erstellt. Darin heißt es, der Einsatz soll höchstens 2 Monate dauern. Bodentruppen sollen nicht eingesetzt werden. Das Wetter richtig schön. Und jetzt Nachrichten hier aus der Stadt. Immer mehr Düsseldorfer geben ihre Stimme für die Bundestagswahl per Post ab. Bei der Stadt sind schon 32.000 Anträge zur Briefwahl eingegangen. Das sind 5% mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor der letzten Bundestagswahl. Jeder dritte Briefwahlantrag wurde aus dem Internet heruntergeladen. Mittlerweile sollten auch alle Düsseldorfer ihre Wahlbenachrichtigung für den 22. September bekommen haben. Wer sie noch vermisst, sollte sich dringend beim Wahlamt melden. 2.500 Düsseldorfer haben schon gewählt. Das geht schon jetzt im Wahlamt der Stadt in Bilk. In der Uniklinik haben in diesem Jahr mehrere Patienten mit einem resistenten Keim gelegen. Das hat die Klinik selbst bekannt gegeben. Es geht um 7 Fälle. 3 sind zwischen Januar und März aufgetreten. Diese Patienten hatten Harnwegsinfektionen. Dass sich die Patienten untereinander angesteckt haben, schließt die Uniklinik aus. 4 weitere Patienten waren im Mai und Juni von dem Keim befallen. Sie waren vorher operiert worden und hatten danach jeweils eine Wundinfektion. Zwei dieser Patienten sind mittlerweile gestorben. Die Uniklinik schließt aber nach den bisherigen Erkenntnissen aus, dass ihr Tod auf den Keim zurückzuführen ist. Dass diese Patienten sich untereinander angesteckt haben, sei aber weder bewiesen noch auszuschließen. Bei dem Keim handelt es sich um ein Darmbakterium, das gegen ein starkes Antibiotikum resistent ist. Die Schule hat wieder angefangen und damit für fast 4000 junge Düsseldorfer ein ganz neuer Lebensabschnitt. Sie verbringen gerade ihre ersten Stunden auf der weiterführenden Schule. Fast die Hälfte der neuen Fünftklässler geht aufs Gymnasium. 100 Schüler starten heute an einer ganz neuen Schulform hier in der Stadt, der Sekundarschule. Sie steht in Flingern. Das Konzept, verschieden begabte Schüler sollen länger gemeinsam lernen. In den Schulen wird auch das Thema Inklusion immer wichtiger. Das heißt, ab heute sitzen so viele behinderte Kinder mit im normalen Unterricht wie noch nie. Mittlerweile wird jedes vierte behinderte Kind an einer normalen Schule angemeldet und nicht mehr an einer Förderschule. Die Stadt informiert über das Thema Inklusion im Internet. Den Link finden Sie auf antennedüsseldorf.de unter Nachrichten. Dort auch weitere Meldungen dieses Morgens. Weiter geht's jetzt mit dem Wetterservice und Tanja Mascher. Richtig schön. Sonne und Wolken wechseln sich ab und dazu gibt's 27 Grad heute. Morgen wird's sogar noch wärmer, bis zu 30 Grad. Bombe. Und wieder ein Sonne-Wolken-Mix und trocken. Aktuell messen wir 15 Grad in Oberkassel, im Hafen sind 16. Antenne Düsseldorf, der Verkehrsservice. Die A3 Oberhausen Richtung Köln zwischen Leverkusen-Opladen und Leverkusen-Zentrum 3 Kilometer. A46 Heinsberg Richtung Wuppertal zwischen Dreieck Neuss-Süd und Düsseldorf-Bilk 2 Kilometer Stau. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 4 Kilometer. Und noch 1 Kilometer Stau auf der A57 Köln Richtung Krefeld zwischen Neuss-Reuschenberg und Büttgen. Antenne Düsseldorf am Vormittag. Mich nervt das immer besonders, wenn mir meine Freundin aus England einen Link zu einem Video schickt. Gehe ich auf YouTube und dann kommt die Ansage, in ihrem Land nicht verfügbar. Damit könnte jetzt aber Schluss sein. Wevo geht nämlich an den Start, ein Konkurrenzportal. Stellen wir Ihnen vor in der Antenne Düsseldorf Netzzeit gegen 9:45. Ich bin Tanja Marschall, guten Morgen. Come here, baby. Making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. 9.37 Uhr, Antenne Düsseldorf ist hier, kurz vor der Bundestagswahl. Die Fernsehdebatten, die sind durch, fast. Nur, wenn man mal ehrlich ist, viel Neues haben die Interviews nicht gebracht. Aber genau das könnte ein klarer Auftrag an uns sein. Wir sprechen ab heute nämlich auch mit den Spitzenkandidaten und wollen ein bisschen mehr rauskriegen, als es in den vergangenen Tagen so gab. Der erste, der uns besucht, ist Jürgen Trittin, der Spitzenkandidat der Grünen. Der ist ab 12 Uhr bei meinem Kollegen Marc Weiß zu Gast. Was hast du vor mit dem? Mir geht es darum, dass so viele Leute auch sagen, dass sie es einfach nicht verstehen, was die Parteien oder deren Spitzenkandidaten wollen. Ja? Ich will versuchen, nachher von Trittin ganz klare Aussagen zu bekommen, die man eben auch versteht. Also ich will, dass er mir mal vorrechnet, von wem genau die Grünen höhere Steuern verlangen. Ja? Da geistern im Moment ja mindestens 10 verschiedene Rechenmodelle durch die Gegend. Trittin soll mir ganz klar sagen, wenn sie im Jahr so und so viel verdienen, dann sind sie bei uns mit so und so viel Steuern dabei, damit man das mal greifen kann. Das Gleiche gilt für die Strompreise. Ja? Ich will wissen, was genau die Grünen denn tun wollen, damit ich nicht mehr jedes Jahr mehr für meinen Strom bezahlen muss. Ja, dann kann sich ja jeder anschließend überlegen, wie realistisch diese Pläne sind und dann kann man das auch einschätzen. Das geht im Wahlkampfgetöse leider oft unter. Ich will versuchen, genau das von ihm aber rauszubekommen. Das Interview zwischen 12 und 13 Uhr bei Antenne Düsseldorf. So far, take us so far. In broken down car, like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, served us so well, served us so well. We traveled through hell. Moby bei Antenne Düsseldorf und er hat endlich wieder was Neues am Start. In 3 Wochen kommt sein neues Album Innocence raus. Ich konnte schon mal reinhören. Ist ein Hammerding. Wirklich ganz, ganz großartig. Können Sie sich schon mal drauf freuen, wenn Sie auf Elektropop stehen. Antenne Düsseldorf, 9.42 Uhr jetzt. Feel London. Ab Donnerstag im neuen Karstadt Düsseldorf. Entdecken Sie die neuesten Lifestyle-Trends und Looks aus der Trendmetropole London. Sowie brandneue Marken wie Topshop, Topman, All Saints und Ted Baker. Feel London. Ab Donnerstag im neuen Karstadt Düsseldorf. Schadowstraße. Antenne Düsseldorf. but I'm the only one who needed saving. Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Das wird ein spannender Herbst. Es gibt nämlich Konkurrenz für YouTube. Antenne Düsseldorf. Netzzeit. In Deutschland soll Vevo an den Start gehen und als Videoportal YouTube Konkurrenz machen. Das Ganze ist aus einem Grund spannend. Vevo hat etwas geschafft, was YouTube nicht geschafft hat, sich mit der GEMA geeinigt. Heißt also, auf Vevo können wir die Musikvideos in Deutschland sehen, die bei YouTube gesperrt sind. Daniel Fiene für Antenne Düsseldorf. Was steckt hinter Vevo? Ja, hinter Vevo stecken richtige Musikvideospezialisten. Sony Music und Universal Music haben diese Plattform gestartet. Die betreiben gemeinsam YouTube-Channels, um die Musikvideos der eigenen Künstler anzubieten. Konkret geht es um 75.000 Videos in 12 Ländern. Vevo will sich aber immer stärker von YouTube lösen und die Zuschauer auf die eigene Webseite locken. So wollen die sich die Werbeeinnahmen künftig nicht mehr mit YouTube teilen müssen. Bald soll Vevo in Deutschland starten und jetzt berichten schon einige Fachdienste, dass es einen Deal mit der GEMA gibt. Das ist natürlich sehr spannend. Wir können dann die Videos bei Vevo sehen, die es bei YouTube nicht gibt. Wie kommt es denn, dass wir schon seit Jahren mit diesen gesperrten Musikvideos bei der GEMA und bei YouTube leben müssen? Also warum können sich beide Seiten nicht einigen? Das sind einfach zwei grundsätzliche Glaubensrichtungen, die in diesem Streit aufeinander knallen. YouTube will den amerikanischen Weg und will die GEMA am Umsatz beteiligen. Sprich, wenn mit einem Musikvideo Geld verdient wird, bekommt die GEMA was ab. Die GEMA will aber bei jedem Abspielen Geld verdienen, auch wenn YouTube damit kein Geld verdient. Beide Seiten wollen anscheinend von ihrer Position nicht abrücken. Gut, Vevo könnte das ausnutzen. Wann geht es los? Ja, konkreter als Herbst 2013 wird Vevo da noch nicht, aber wer auf vevo.com geht, wird mit einer bald auch in Deutschland Nachricht begrüßt und kann da jetzt schon seine E-Mail-Adresse eintragen, um eine Info zu bekommen, wenn es losgeht. Vevo heißt die neue YouTube-Konkurrenz, vorgestellt hier bei Antenne Düsseldorf. Alte Freunde wieder treffen, nach all den Jahren, wir haben alle viel erlebt und sind immer noch da in der Kneipe an der Ecke unserer ersten Bar. Sieht es heute noch so aus wie in den 90ern? Manche sind geblieben und jeden Abend hier. Meine erste Liebe wirkt viel zu fein dafür. Wir sind wirklich so verschieden und kommen heute von weit. Dass wir da waren und die Momente sind geblieben und sind nicht zu bezahlen. Jedes Dorf und jeden Tresen haben wir zusammen gesehen. Und wenn ich morgen drüber rede, klingt das nach Spaß am Leben. Das kann uns keiner nehmen. Lasst uns die Gläser heben. Das kann neue von Revolverheld, 9.51 Uhr bei Antenne Düsseldorf. Um 10 Uhr übernehmen erstmal die Kollegen aus unseren Nachrichten und dann können Sie sich auf das hier im besten Mix freuen. Damit schicken wir Sie in den Mittwochvormittag. Ich bin Tanja Marschall, guten Morgen. Jahre Harvard, in Wien promoviert, magna summa cum laude. Exzellent! Willkommen bei Wissmüller. Dort steht einmal ein Lappen. Wie bitte? Mehr ist nicht drin? Nicht bei Wissmüller, aber bei Lotto. Denn im Lotto-Jackpot sind heute rund 22 Millionen drin. Knacken Sie den Jackpot. Jetzt in jeder Annahmestelle oder auf westlotto.de. Lotto, 6 Kreuze zum Glück. Teilnahme ab 18, Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. Aufnahme läuft. Willkommen beim... Sorry, mein Fehler. Und läuft nochmal. Willkommen beim Deutschen Radiopreis 2013. Die große Gala mit den Besten aus dem Radio. Am 5. September aus Hamburg. In vielen dritten Fernsehprogrammen, online und live im Radio. Moderiert von Barbara Schöneberger. Mit Crow, Hertz und vielen weiteren Acts. Schalten Sie ein am 5. September. Der Deutsche Radiopreis 2013 wird Ihnen präsentiert von Bader. Guten Morgen, Kinder. Begrüßt den ersten Schultag mit einem Happy Meal. Denn jetzt gibt's für alle Familien mit Erstklässler beim Vorzeigen der Schultüte ein Happy Meal gratis. Vom 4. bis 6. September in allen teilnehmenden McDonald's-Restaurants in Nordrhein-Westfalen. Hey, Tina. Wow, schon wieder im Urlaub gewesen? Ein Wahnsinn, wie machst du das? Ich habe ganz viele Angebote verglichen. Und dann? Habe ich natürlich bei Altours gebucht, Süße. Du weißt doch, Vergleich macht reich und Altours macht glücklich. Wer vergleicht, bucht bei Altours. Im Reisebüro oder unter altours.de. Altours, alles aber günstig. Kulthits. Und das Beste von heute. Antenne Düsseldorf. Der Beste. Es ist 10 Uhr. Antenne Düsseldorf. Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt.